الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله إياكم منها. Wir fangen inshallah heute ein neues Dars, und zwar die hingestellte Urteil, Al-Hukm al-Wad'i. Al-Hukm besteht aus zwei Arten, Al-Hukm al-Taklifi, Al-Hukm al-Wad'i. Al-Hukm al-Taklifi, die Urteile der Beauftragung, Al-Hukm al-Wad'i, die hingestellte Urteile. Al-Hukm al-Wad'i. Was bedeutet Al-Hukm al-Wad'i? Das kommt von Al-Wada'a. Das kommt von dem Verb Wada'a. Wada'a bedeutet etwas regeln, etwas hinstellen oder etwas setzen oder aufstellen. Wada'a, das ist der Wort Wada'a. Wada'a. Wada'a bedeutet etwas hinstellen oder etwas setzen. Das ist das Gegenteil von aufheben, von Rafa'a. Das Gegenteil von Rafa'a. Und Rafa'a bedeutet aufheben. Also Al-Hukm al-Wad'i. Das ist im arabischen Sprache. Im Schar'h, im rechtmäßigen Ausdruck, bedeutet Allahs Worte, die etwas als Sebeb, Grund, Bedingung, Hindernis, gültig, ungültig, für was anderes gelten lassen. Also, das sind Allahs Worte. Al-Hukm al-Taklifi und Al-Hukm al-Wad'i sind Allahs Worte, Allahs Ansprache. Die etwas als Sebeb, Sebeb ist Grund, Schart ist Bedingung, Mani' Hindernis, Sahih gültig, Fasid ungültig, für was anderes gelten lassen. Es gibt andere Definitionen, sagen, das sind rechtmäßige Zeichen. Durch diese Zeichen wird der Urteil festgestellt oder negiert. Also das sind Zeichen. Der Gesetzgeber hat diese Zeichen gemacht zu anderen Urteilen, damit wir wissen, dass hier ein Urteil gibt. Damit wir wissen, dass hier ein Urteil der Beauftragung gibt. D diese Urteile von Al-Wada haben zwischen zwei Dinge gebunden. Durch Grund, Bedingung oder Hindernis oder Gültigkeit oder Ungültigkeit mit der Regelung der Gesetzgeber. Also, Al-Hukm al-Wada' ist nur Zeichen, das sind Zeichen. Und wer hat diese Zeichen festgestellt? Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Also Al-Hukm, Al-Hukm kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hukm al-Wada'i, auch Al-Hukm al-Taklifi. Die hingestellten Urteile, die Urteile, die beauftragen, kommen beide von Allah. Allahs Wort, die etwas, alles Grund, Bedingung, Hindernis, gültig, ungültig, für was anderes, für was anderes, für, was ist für was anderes? Für die Urteile gelten lassen. Also, habt ihr verstanden? Habt ihr die Definition verstanden? Es kommt noch das. Habt ihr verstanden, was allgemein, was das bedeutet? Also zwischen, das kommt noch, ihr werdet das verstehen, zwischen Al-Hukm al-Wada'i und Al-Hukm al-Taklifi gibt es viele Unterschiede. Zwischen die Urteile, die Beauftragung und hingestellte Urteile gibt es viele Unterschiede. Durch diese Unterschiede werden wir wissen, die Wahrheit des hingestellten Urteils. Also die Ansprache im hingestellten Urteil ist eine Ansprache der Benachrichtigung. Das ist eine Sprache der Benachrichtigung. Im Gegenteil, die Ansprache in den Urteilen der Beauftragung ist eine Ansprache des Verlangens, entweder zu tun oder zu unterlassen. Also, die Ansprache in dem hingestellten Urteil ist eine Ansprache der Benachrichtigung. Also, Al-Khitab, Khitab von Allah, die Ansprache von Allah. Da Allahs Worte für die hingestellte Urteil ist eine Ansprache der Benachrichtigung. Eine Nachricht, damit zu sagen, hier, es gibt ein Zeichen für ein Urteil der Beauftragung. Und die Ansprache in den Urteilen der Beauftragung ist eine Sprache des Verlangens. Das ist ein erster Unterschied zwischen den beiden. In den Urteilen der Beauftragung ist eine Bedingung, dass der Beauftragte fähig ist, die Tat durchzuführen. Wir haben gesehen, dass der Urteil der Beauftragung, der Beauftragte, er muss fähig sein, muss die Wahl haben, es verstehen, muss, hat viele Bedingungen, gibt viele Bedingungen. Was in der hingestellten Urteile nicht als Bedingung gesehen wird. Zum Beispiel, die Zeit vom Dohr. Die Zeit vom Dohr ist ein Grund dafür, dass das Gebet Pflicht ist. Das ist ein Grund für die Verpflichtung des Gebets. Ist der Beauftragte fähig, die Zeit vom Dohr beizubringen? Es ist nicht fähig und ist auch nicht befohlen. Ist ihm nicht auch befohlen. Also zwei Sachen hier. Der Beauftragte, die Beauftragte, ist nicht fähig, Grund zu bringen, weil die Zeit, Mensch gehört ihm die Zeit nicht. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, wer kann mir die Zeit definieren? Kann jemand die Zeit definieren? Niemand kann die Zeit definieren. Weil um die Zeit zu definieren, muss man raus aus der Zeit, was man nicht kann. Also die Zeit können wir nicht beibringen. Es gibt andere Urteile, die hingestellte Urteile kann man tun. Beziehen sich auf die Tat des Beauftragten, wie zum Beispiel, wenn jemand was stiehlt. Das Stehlen ist ein Zeichen, dass die Strafe Pflicht ist. Also das Stehlen kann der Beauftragte machen. Kann aber nicht befohlen, diese Tat zu machen. Im Gegenteil, bei der Urteil der Beauftragung, er muss es verpflichten, die Tat durchzuführen. Aber im hingestellten Urteil ist nicht beauftragt. Auch Zakat zum Beispiel. Es gibt eine bestimmte Summe, vorgeschriebene Beitrag. Der Beauftragte ist für ihn nicht Pflicht, diese Summe zu sammeln. Aber wenn die Summe da ist, dann ist es ein Zeichen, dass es Zakat Pflicht ist. Das ist nur ein Zeichen. Das ist der zweite Unterschied zwischen den hingestellten Urteilen und den Urteilen der Beauftragten. Die Urteile der Beauftragung beziehen sich auf den Beauftragten. Welche die Bedingungen der Beauftragung erfüllt, wie volljährig sein, Verstand haben, verstehen können. Im Gegenteil, im hingestellten Urteil bezieht der Urteile auf das Kind, auf den Verrückten, auf den Schläfer, auf den Unaufmerksamen. Wenn jemand was kaputt macht, wenn er was kaputt macht, ist ein Zeichen, dass er bezahlen muss. Also ist keine Bedingung, dass er versteht oder dass er volljährig ist, oder dass er wach ist, dass er Verstand hat. Also das ist der dritte Unterschied zwischen den beiden Urteilen. Hast du nicht verstanden, was der Unterschied ist? Also der Unterschied ist, dass die Urteile im Auftrag mit einer Verpflichtung. Das ist die Nachricht, die Ansprache, der Urteile der Beauftragung ist eine Ansprache der Verpflichtung. Man muss was machen. Aber bei hingestellten Urteilen wir sind nicht verpflichtet, was zu machen. Also wenn eine Sache da ist, dann ist es ein Zeichen. Und Allah hat dieses Zeichen gemacht für ein Urteil. Also zwischen die Urteile der Beauftragung, hingestellte Urteile gibt eine Beziehung. Die beiden Urteile treffen sich in vielen Teilen. Also wenn immer die hingestellte Urteile da sind immer da. Wenn eine Urteil der Beauftragung da ist, dann es gibt eine hingestellte Urteil. Zum Beispiel das Stehlen zum Beispiel. Das Stehlen ist Haram. Was für Urteil ist das? Das ist ein Urteil der Beauftragung. Haram. Die Urteile der Beauftragung sind fünf. Al-Wajib, Al-Haram, Al-Mandub, Al-Makruh, Al-Mubah. Also sind fünf. Wir sagen, das Stehlen ist Haram. Das ist ein Urteil der Beauftragung. Also der Muslim, der Beauftragte, muss diese Tat, also das Stehlen, unterlassen. Wo gibt's die hingestellte Urteil? Das hingestellte Urteil, wo gibt es? In Bezug des Stehlens. Wo gibt es das? Also, das Stehlen ist ein Grund, Sebeb, für die Strafe. Also, wir wissen jetzt, das Stehlen, die Tat Stehlen, enthält die beiden Urteile, Haram und Grund. Das Stehlen ist Haram, eine Verpflichtung zu unterlassen. Und das Stehlen ist ein selber Grund für die Beschneidung der Hände, für die Strafe. Die beiden Urteile treffen sich in dieser Tat. Das Stehlen ist ein Zeichen. Wenn das Stehlen da ist, dann gibt es eine Verpflichtung, gibt es Hand. Das Stehlen ist ein Zeichen. Wenn das Stehlen da ist, dann gibt es die Strafe. Und die Strafe selbst ist Pflicht. Also die beiden Urteile, die treffen sich in vielen Taten. Immer wenn eine Tat der Beauftragung da ist, dann wissen wir, dass es gibt schon eine Tat, ein hingestelltes Urteil. Weil der Urteil ist, der Urteil der Beauftragung ist entstehen durch einen Grund. Immer finden wir einen Grund. Das Gebet zum Beispiel. Die Zeit da ist, dann gibt es das Gebet. Die Zeit ist ein Zeichen für die Verpflichtung des Gebets. Also die Urteile der Beauftragung sind entweder entstehen durch einen Grund oder sind abhängig von einer Bedingung. Die Zeit des Gebets ist da, dann gibt es Verpflichtung des Gebets. Dann gibt es auch einen Grund. Gibt es noch eine Bedingung? Gibt es die Reinheit? Muss die Reinheit da ist? Der Beauftragte muss die Reinheit durchführen. Also sind alle, es gibt untrennbare, sind untrennbar. Die Urteile, die beiden Arten sind untrennbar. Aber wir können die immer, wenn der Urteil, die Beauftragung da ist, dann gibt es die hingestellte Urteile. Und im Gegenteil, das Gegenteil ist nicht möglich, weil kann sein, dass es nur die hingestellte Urteile und gibt es keine Urteile der Beauftragung. Zum Beispiel, also in Bezug auf die Tat des Beauftragten. Wir haben gesagt hier, das Stehlen zum Beispiel, das Sinne. Sinne treffen sich die beiden in Bezug auf die Tat des Beauftragten. Sinne zum Beispiel. Sinne ist Haram. Sinne ist Haram. In Bezug auf die Tat des Beauftragten ist Haram. Und Sinne ist ein Grund, Sebeb, für die Strafe auch. Also hier treffen sich die beiden. Und kann sein, dass Urteil, hingestellte Urteile da sind. Die Zeit vom Gebet ist da, aber es gibt kein Gebet. Weil es gibt ein Hindernis. Jemand hat seinen Verstand verloren zum Beispiel. Die Zeit ist da, aber es gibt keine Urteile der Beauftragung, weil es gibt ein Hindernis zwischen den beiden. Also kann sein, dass die hingestellten Urteile da sind und es gibt keine Urteile der Beauftragung, weil ein Hindernis da ist. Verrückter zum Beispiel hat seinen Verstand verloren und die Zeit und der Grund ist da. Oder die Frau zum Beispiel. Es gibt ein Hindernis. Die Zeit ist da, aber die kann nicht beten. Und die darf nicht beten. Aber im Gegenteil, wenn der Urteil, die Beauftragung da ist, dann gibt es ein hingestelltes Urteil. Die Urteile der Beauftragung sind gebaut, aufgebaut auf dahingestellt zu urteilen. Und dahingestellt zu urteilen sind umfassend alles die Urteile der Beauftragung. Weil wir haben gesehen, das kann sein, dass die Urteile, die hingestellten Urteile da sind und es gibt keine Urteile der Beauftragung. Aber wenn die Urteile der Beauftragung da sind, dann muss ein hingestelltes Urteil da ist. Also daher, die Urteile, die hingestellten Urteile sind umfassend alles die Urteile der Beauftragung. Also das sind die Unterschiede. Zwischen die beiden Arten der Urteile. Gibt es keine Frage in diesem Thema? Gibt es keine Frage? Also keine Frage. Okay, hier. Also im ersten Eier, das hingestellte Urteil ist der Ruf zum Gebet. Der Ruf zum Gebet ist ein Zeichen, dass das Gebet Pflicht ist. Also hier sehen wir, dann eilt, das ist ein Befehl. Der Befehl ist zum Pflicht. Das Gebet ist Pflicht. Dann eilt zum Gedenken Allahs. Und auch ist ein Zeichen, dass der Geschäftsbetrieb sogar haram ist. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, wenn der zweite Ruf zum Gebet ruft, dann die Reise ist nicht erlaubt. Und auch alle Verträge sind ungültig. Auch ein Vertrag von Heirat. Wenn jemand heiratet in dieser Zeit, es ist nicht gültig. Also weil die Zeit ist für das Gebet. Also das Zeichen ist da. Das ist das Zeichen. Der Ruf zum Gebet ist ein Zeichen. Das ist ein hingestelltes Urteil. Sind wir verpflichtet, dieses Urteil beizubringen? Nein. Zeit, das ist die Zeit. Der Ruf. Dieser Ruf hat was mit Zeit zu tun. Wenn Zeit da ist, dann das Gebet ist Pflicht. Und hier gibt's die Beziehung zwischen den beiden. Zeichen da, die Verpflichtung ist auch da. Und kann sein, dass der Ruf da ist, aber es gibt ein Hindernis, Mane, zwischen den beiden. Hat diese Verpflichtung aufgehoben. Zweite Eier, der Menschen Pflicht gegenüber Allah ist die Pilgerfahrt zum Mars. Also das ist kein hingestelltes Urteil. Das ist ein Urteil der Beauftragung, Pflicht. Das ist ein Urteil der Beauftragung. Wo ist sein Zeichen? Wo ist sein Zeichen? Sein Zeichen ist die Fähigkeit. Wer da den Weg zu ihm machen kann, also das Können, wenn man fähig ist, also in Bezug auf seine Gesundheit, Bezug auf Sicherheit, Bezug auf Geld, drei Sachen. Wenn er fähig ist, dann Al-Hajj wajib. Wajib Al-Hajj. Hier zwischen die beiden gibt es ein Beziehung zwischen die beiden. Zwischen die beiden gibt es eine Beziehung. Dritte Eier. wer also von euch in dem Monat zugegen ist, der soll in ihm fasten. Das ist auch, das ist ein Urteil der Beauftragung. Wer soll, also wir sind verpflichtet, das, aber bei hingestellten Urteil sind wir nicht verpflichtet. Monat, wenn der Monat Ramadan eintritt, wir sind nicht verpflichtet, einen Monat zu bringen. Monat Ramadan bezieht sich nicht auf unsere Tat. Das Fasten bezieht sich auf unsere Tat. Auch. Also, und wer krank ist, das ist auch ein Zeichen. Wer krank ist oder sich auf einer Reise befindet, das ist auch ein Zeichen. Der soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Er darf nicht mehr. Das ist auch ein Zeichen, dass die Verpflichtung des Fastens aufgehoben ist. Das ist eine, auch ein Zeichen. Wir sprechen nicht. Also. Die hingestellten Urteile und die Urteile im Auftrag sind untrennbar. Immer wenn ein Urteil der Beauftragung da ist, wir wissen genau, dass entsteht durch einen Grund oder abhängig von einer Bedingung oder ist aufgehoben, weil ein Hindernis da ist. Also das ist, gibt eine Notwendigkeit. Sind immer da, die beiden. Die hingestellten Urteile sind immer da. Mit Urteile der Beauftragung. Die hingestellten Urteile sind fünf. Der erste ist Sebeb, der Grund. Sebeb. Hier haben wir über Zeichen allgemein geredet. Zeichen. Sebeb oder Grund oder Bedingung oder Hindernis. Also die Urteile, die hingestellten Urteile sind auch fünf. Es gibt Wissenschaftler, die sagen mehr als fünf. Aber die richtige Meinung sind fünf. Der erste ist As-Sabab, der Grund. Der zweite ist die Bedingung, Schart, die Bedingung. Das dritte ist Hindernis. Das vierte ist die Gültigkeit. Das fünfte ist die Ungültigkeit. Das sind alle Zeichen, wozu zum Urteil der Beauftragung. Es-Sebeb in der arabischen Sprache bedeutet alles, was zum Erstreben führt. Alles, was zum Ziel führt. Es-Sebeb, alles, was zum Erstreben führt. Es kann sein, ein Seil, der Weg, die Tür. Der Weg ist auch ein Seven, führt zum Ziel. Ein Seil auch ist ein Seven, weil es führt zum Ziel. Die Tür auch ist ein Seven, führt zum Ziel. Wir haben gesagt, dass dieser Zeichen, bindet zwischen zwei Sachen. Diese hingestellten Urteile hat zwischen zwei Dinge gebunden. Entweder durch Grund, Sebeb. Wir sprechen jetzt über Grund. Und der Gesetzgeber hat diesen Grund alles Sebeb gemacht. Durch den Gesetzgeber. Also es Sebeb. Die arabische Sprache, alles was zum Ziel führt, Alles was zu Ziel führt. In dem Fachausdruck, es gibt viele Definitionen. Es gibt viele Definitionen. Die sagen, das Sebeb, was deine Existenz zum Existenz führt, was sein Nicht-Existenz zum Nicht-Existenz führt. Das ist, wir nehmen diese Definition für uns. Das Sebeb, was sein Existenz zum Existenz führt, und was sein Nicht-Existenz zum Nicht-Existenz führt. Also was? Was bedeutet was? Was ist eine Art von allen Taten und Eigenschaften? Was ist auch, ist allgemein. Was ist eine Jins? Ist eine Art aller Sorten des Taten? Was? Alles. Umfasst alles. Hier kommt die erste Einschränkung. Was sein Existenz zum Existenz führt. Also, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Zeichen, Sebeb, als Sebeb gemacht, seine Existenz ist eine Führung zu einer Existenz des Urteils. Also, die Existenz des Sebeb führt zur Existenz eines Urteils. Wenn ein Sebeb da ist, dann sein Urteil ist da. Die Zeit des Gebets ist da. Die Verpflichtung des Gebets ist da. Ohne Zweifel. Also, wir haben gesagt, dass die Urteil, die Beauftragung ist entstehend durch einen Grund. Seine Entstehung ist durch ein Grund. Hier, Sebeb ist der Grund hier. Sebeb ist der Grund. Also, was seine Existenz zum Existenz führt. Also hier schließt was aus hier. Diese Bedingung schließt was aus. Schließt was aus dem hingestellten Urteil selbst. Es schließt die Bedingung. Erstmal schließt die Bedingung ist raus. Hier Bedingung. Bedingung ist ausgeschlossen. Bedingung ist ausgeschlossen. Warum die Bedingung ist ausgeschlossen? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn die Bedingung existiert, es muss nicht sein, dass das Urteil existiert. Kann sein, dass du zum Beispiel eine Bedingung des Gebets zum Beispiel, die Reinheit. Du hast die Reinheit durchgeführt, aber du hast nicht gebetet. Du hast nicht gebetet. Aber wenn die Zeit da ist, dann musst du beten. Zum Beispiel, du hast eine Summe, eine vorgeschriebene Summe für Zakat, hat es erreicht. Die Summe hat das vorgeschriebene Beitrag erreicht. Das ist ein Sebeb, ein Grund der Verpflichtung der Zakat. Und es ist eine Bedingung. Du sollst diesen Beitrag ein Jahr besitzen. Sagen wir zum Beispiel, ein Jahr ist schon um. Das ist eine Bedingung. Musst du Zakat geben? Du musst nicht Zakat geben, weil du keinen Beitrag hast. Selber hast du nicht. Also es muss nicht sein, wenn die Bedingung da ist, muss Urteil da. Die Bedingung ist nicht wie ein Grund. Der Grund ist da durch Grund ist die Urteile, die Beauftragung entstehen. Aber die Bedingung nicht. Viele Jahre zum Beispiel sind vorbei. Wir haben kein Geld zum Beispiel. Viele Leute haben kein Geld, haben nicht einen vorgeschriebenen Beitrag. Und die Bedingung ist da. Aber die Existenz der Bedingung führt nicht unbedingt zur Existenz der Urteile. Also die Bedingungen sind raus. Ist noch was anderes raus. Hindernis. Hindernis. Hindernis ist auch ausgeschlossen. Weil ein Hindernis, seine Existenz, führt zum Nicht-Existenz des Urteils. Das kommt noch. Die Bedingung und Hindernis werden noch kommen. Das sind die zweite und dritte hingestellte Urteile. Also durch diese zum Beispiel Hindernis. Die Zeit ist da. Die Zeit des Gebets ist da. Das ist ein Grund. Die Reinheit ist da. Du hast die Reinheit durchgeführt. Aber kommt ein Hindernis, die Regel zum Beispiel. Oder jemand hat seinen Verstand verloren. Jemand schläft, versteht nichts. Jemand ist unaufmerksam. Er hat nicht gehört, er überlebt, ist nicht da. Jemand ist nicht volljährig. Also, der Grund, was seine Existenz zum Existenz führt, ohne Zweifel. Aber die Hindernis ist, weil seine Existenz zum Nicht-Existenz führt. Und was seine Nicht-Existenz zum Nicht-Existenz führt. Es gibt keine Zeit des Gebets, kein Geld, die vorgeschriebene Summe ist noch nicht da, es gibt kein Zakat, es gibt kein Gebet. Und was sei Nicht-Existenz zu Nicht-Existenz führt? Hier gibt es eine Frage. Und was sei Nicht-Existenz zu Nicht-Existenz führt? Manchmal kann sein, dass die Nicht-Existenz des Grunds nicht ein Grund des Nicht-Existenz. Es kann sein, dass ein Hindernis zum Beispiel ist der Grund des Nicht-Existenz. Man kann sagen, dass auch ein Bedingung fehlt. Also, hier zum Beispiel eine Tat wird durchgeführt. Es braucht seinen Grund plus ein Bedingung. Es reicht nicht. Soll kein Hindernis leisten. Ein Hindernis soll abwesend. Also, wenn der Grund da ist, dann die Tat ist da. Er braucht auch sein Bedingung. Wenn die beiden da sind und gibt es kein Hindernis, die Tat wird durchgeführt. Wenn die beiden da sind, es gibt ein Hindernis, die Tat wird nicht durchgeführt. Also das ist, wir werden das inshallah später verstehen. Wir werden noch über die Bedingungen reden, Hindernisse. Und wenn wir über die drei reden, dann werden wir richtig verstehen, was sind die Unterschiede zwischen die Bedingungen, die Gründe und die Hindernisse. Das brauchen wir oft im Fiqh. Brauchen wir oft. Hören immer die Fuqaha sagen, es gibt ein Mani. Mani ist Hindernis. Es gibt ein Mani. Mani, der ist ein, wie kann ich das sagen, ist wie ein Mauer, ein Obstakel, der lässt und hat nicht durchgeführt. Trotz, das Grund ist da und Bedingung, alles ist da. Aber wenn ein Mani da ist, dann es gibt ein Zeichen, dass diese Ibadah Haram. Zum Beispiel jemand, der betrunken ist. Jemand betrunken. Und will beten. Er darf nicht beten. Weil er versteht nicht, was er sagt. Es ist ein Hindernis. Und die Zeit ist da, der Grund ist da. Die hat Wudu sogar gemacht und der will beten. Wir lassen ihn nicht beten. Das ist Haram. Was sagt er? Ich weiß nicht, was er sagt. Also, wir haben jetzt über Sebel geredet. Hier es gibt es eine Eier, zwei Eier hier. Die erste Eier, zweite Eier. Also, wer von euch mir zeigen kann, nimmt den Stift hier links. Zeigt mir hier Seven. Ersten Eier, jemand nimmt den ersten Eier und jemand anderer nimmt den zweiten Eier. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته